Bremen hören Sie nun einen Beitrag von Eveline Rossberg. Einzelkinder sind nicht so. Korrektur eines Klischees. Ich bin meiner Mutter einzig Kind. Und weil die anderen ausblieben sind, wer weiß ich wie viele, die 6 oder 7, ist eben alles an mir hängen blieben. Ich habe müssen die Liebe, die Treue, die Güte für ein ganzes Halbdutzend allein aufessen. Ich will's mein Lebtag nicht vergessen. Es hätte mir aber doch mögen frommen, hätte ich nur auch Schläge für 6 bekommen. Als Eduard Mörike, selbst der Dritte in einer Geschwisterreihe von 7 Kindern, vor mehr als einem Jahrhundert dieses Gedicht, er nannte es Selbstgeständnis, schrieb, war Kinderreichtum so etwas wie eine soziale Norm und ein Einzelkind eine eher beargwöhnte Seltenheit. Inzwischen haben sich die Verhältnisse verändert, sehr verändert. Nach den neuesten Unterlagen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden sind heute in der Bundesrepublik Deutschland Familien mit 4 oder mehr Kindern die Ausnahme. Sie machen nur 6,4% der rund 11 Millionen Familien mit Kindern aus. Und auch die Dreikinderfamilien sind mit einem Anteil von knapp 13% nur schwach vertreten. Einen deutlichen Vorsprung dagegen haben mit beinahe 35% die Familien mit 2 Kindern. Und Spitzenreiter im Feld der Geburtenstatistik sind Familien mit nur einem Kind. Sie liegen mit 45,7% eindeutig vorn. Die Zahl der Familien mit einem Kind wird allerdings noch übertroffen von der Zahl der Familien, die überhaupt kein Kind haben. Das sind gegenwärtig mehr als die Hälfte aller bundesdeutschen Familien, nämlich 51,5%. Sie sind gewissermaßen die Zuschauer beim sozialen Hürdenlauf der Kinderarmen und Kinderreichen und nicht selten sind unter ihnen auch jene Mitmenschen anzutreffen, die absolut kein Verständnis mehr für Kinder aufbringen und es daher auch gut verstehen, denen, die Kinder haben, allerlei Hindernisse in den Weg zu legen. Sei es, indem sie zum Beispiel als Hausbesitzer kinderreichen Familien die entsprechenden Wohnungen verweigern, sei es, indem sie zum Beispiel als Entscheidungsbefugte den Bau von Parkhäusern wichtiger finden als die Anlage von Spielplätzen, oder sei es auch nur, indem sie die nötige Toleranz gegenüber Kindern vermissen lassen. Gelegentlich jedoch können kinderlose und mit mehreren Kindern gesegnete Zeitgenossen zu einer gewissen Übereinstimmung kommen. Zum Beispiel dann, wenn es um die Einschätzung der Einzelkinder geht. Über die Einzelkinder kann man von Kinderreichen wie Kinderlosen häufig dieselben Urteile, besser Vorurteile hören. Einzelkinder, so heißt es seit eh und je, seien egozentrisch, egoistisch, einsam und deshalb oft Einzelgänger. Sie seien verwöhnt und mehr als andere Kinder anfällig für neurotische Störungen. Mit anderen Worten, ihr Ruf ist nicht der beste. Gelegentlich wird das Negativbild des Einzelkindes dann noch verschärft durch undifferenzierte Publikationen, empirische Untersuchungsergebnisse in Illustrierten und anderen Massenmedien. Einzelkinder, so ist zum Beispiel noch in dem 1978 erschienenen, oft zitierten Buch Familienkonstellationen, Persönlichkeitsentwicklung, Neurosenentstehung von Arnold Langenmeier zu lesen, entwickelten sich infolge von Einengungen ihres sozialen Erfahrungsfeldes, infolge von einseitigen Formen des Erziehungsverhaltens, einer Tendenz zur Überbehütung und zur Verwöhnung und infolge mangelnder Selbstrelativierung und einseitiger Selbsterfahrung zu häufig ich-schwachen, überabhängigen und oft neurotischen Egoisten. Und der Familienforscher und Sozialpsychologe Walter Thomann, dessen Buch Familienkonstellationen als einer der wichtigsten Beiträge zur Familienforschung weit über Fachkreise hinaus bekannt wurde, bescheinigt Einzelkindern unter anderem verminderte Ehetauglichkeit, Vermehrungsunlust und eine im Verhältnis zur Durchschnittsbevölkerung hohe Scheidungswahrscheinlichkeit. Sind Einzelkinder wirklich so? Oder fließen bereits in den Ansatz derartiger Untersuchungen die vorgefassten Urteile und Meinungen der Untersucher kräftig mit ein? Macht also die Summe dessen, was von einzelnen Wissenschaftlern empirisch aus einem Personenpool von 30, 50, 100 oder in seltenen Fällen auch 1000 und mehr Individuen herausgefiltert wird, letztlich das Einzelkind aus? Oder offenbart sich in der Summe der Mutmaßungen nicht vielmehr ein vielfach verwendetes Klischee, das zwar in einzelnen Fällen durchaus zutreffen mag, an der Mehrheit der so charakterisierten aber weit vorbeizielt? Wir wollen diesen Fragen in den folgenden 25 Minuten ausführlicher nachgehen. Wobei wir ausdrücklich bemerken, diese Sendung sollte nicht als familienpolitisches oder pädagogisches Plädoyer für oder gegen das Einzelkind missverstanden werden. Es geht uns nicht um die optimale Größe der modernen Familie. Es geht uns lediglich um den Abbau noch immer wirksamer Vorurteile. Also so ganz unproblematisch ist es für mich nicht mit dem Einzelkind. Es ist ein Einzelkind, das durch Zufall entstanden ist. Wir haben kein zweites bekommen bisher jedenfalls. Und ich habe mir schon häufiger überlegt, ob es gut ist für das Kind, ob es sinnvoll ist. Aber ich muss sagen, er ist also jetzt 3,5. Wenn ich ihn mir anschaue, habe ich selbst deutlich das Gefühl, dass er sehr wenig vermisst. Er hat natürlich seine Freunde, er hat seine Spielkameraden. Er geht mit ihnen so um, wie ich es mir wünsche, dass Kinder miteinander umgehen. Was nicht heißt, dass sie sich manchmal nicht streiten oder so, aber er kann mit anderen spielen. Er kann auch alleine spielen, was ich sehr wichtig finde, kann sich alleine beschäftigen. Ich habe festgestellt, mein liebes Einzelkind ist ein kleiner Egoist geworden. Der beansprucht Sachen für sich alleine, seine Sachen. Und wenn jemand anders kommt, es fällt ihm schwer, etwas abzugeben, etwas herzugeben, seine Spielsachen zu verteilen, gleichmäßig, dass jeder gleich viel Pferde, Autos oder Sonstiges hat. Er versucht immer zu, für sich seine Lieblingsspielsachen rauszusuchen. Er kriegt es nicht fertig, etwas herzugeben. Einzelkindern wird immer nachgesagt, sie können nicht teilen, aber das stimmt nicht, denn ich habe schon oft bei zwei Geschwistern miterlebt, dass sie sich nachsagen, gib das her, das ist meins, es gehört mir, du kriegst das nicht. Wenn man zusieht, dass dieses Einzelkind mit gleichaltrigen Kindern häufig zusammenkommt. Meine Tochter hatte, seitdem sie 2 Jahre war, dauernd einen Freund um sich, mit dem sie sehr viel gemeinsam trieb, dann ist die Gefahr nicht so groß. Dann gehen die Kinder ja schließlich auch in den Kindergarten. Und ich würde nicht sagen, dass sie egoistisch geworden ist. Und einsam wohl auch nicht. Und ich meine sogar, dass meine Tochter ein recht großes Selbstbewusstsein hat. Diese Aussagen sind ohne Frage recht widersprüchlich. Die bisher über Einzelkinder vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse sind dies ebenfalls. Dennoch muss man den Eindruck gewinnen, dass eine gewisse Bereitschaft vorhanden ist, als negativ empfundene Aspekte des Einzelkindschicksals eher wahrzunehmen als seine positiven Seiten. Nimmt man einmal den beinahe sprichwörtlichen Egoismus der Einzelkinder unter die Lupe, lässt sich bei entsprechender Einstellungsschärfe erkennen, dass es weniger der Egoismus selbst ist, der Einzelkinder von Geschwisterkindern unterscheidet, als vielmehr die Wahrnehmung desselben durch andere. Wer etwa häufiger Gelegenheit hat zu beobachten, mit welch erbitterter Hartnäckigkeit Geschwister untereinander ihren Besitz verteidigen und die entsprechenden Kommentare der Eltern dazu im Ohr hat? Zum Beispiel, die müssen lernen, sich durchzusetzen und ihre Interessen wahrzunehmen. Oder die müssen sich eben zusammenraufen. Der wird den Egoismus von Einzelkindern mit anderen Augen betrachten. Das Einzelkind muss nicht egoistischer sein als andere. Sein Verhalten fällt nur mehr auf, wird von vornherein kritischer unter die Lupe genommen. Wer den Egoismus bei Einzelkindern als festen Charakterzug kritisiert, der sollte einmal überprüfen, wie weit er selbst von egoistischen Regungen frei ist und inwieweit er selbst auch bereit ist, Dinge, die ihm lieb und wert sind, herzugeben oder zu teilen. Zum Beispiel sein Auto, sein Bankkonto, seine Lieblingsbücher oder sein Lieblingsparfüm. Unter dem Titel Einzelkinder sind besser als ihr Ruf veröffentlichte die Zeitschrift Psychologie heute in ihrer Ausgabe vom Mai 1979 Ergebnisse einer Untersuchungsreihe der amerikanischen Sozialpsychologin Toni Falbo von der University of Texas über Einzelkinder. Eins der Ergebnisse stellte das alte Stereotyp vom egoistischen Einzelkind schlichtweg auf den Kopf. Die untersuchten Einzelkinder, durchweg amerikanische College-Studenten, erwiesen sich bei Testspielen und deren Auswertung sogar kooperativer als alle anderen Versuchspersonengruppen, vorausgesetzt allerdings, dass der andere Mitspieler sich ebenfalls kooperativ verhielt. Toni Falbo interpretierte das Ergebnis so, dass Einzelkinder wahrscheinlich vertrauensvoller seien und dass Menschen, die mit mehreren Geschwistern aufwachsen, eher als Einzelkinder dazu in der Lage seien, aus dem kooperativen Verhalten anderer Vorteile für sich selbst zu ziehen. Aber auch wer sich in Kindergärten und auf Schulhöfen einmal vorurteilsfrei umschaut, stellt vielleicht wie diese Lehrerin fest: Wir haben doch jetzt eine ganze Menge Einzelkinder, die also sehr kooperationsbereit sind, die in Pausen wunderbar mit den anderen Kindern spielen können und die alle Theorien von wegen Einzelkind, armes Kind und was weiß ich, Einzelkind, kein Kind, da über den Haufen werfen. So Saskia, 10 Jahre alt, und Lara, 3,5 Jahre, spielen im Kinderzimmer und fühlen sich unbeobachtet. Saskia malt und Lara versucht ebenso erfolglos wie hartnäckig, ihr dabei zu helfen. Geh da hinten hin und hör auf damit, sonst schmeiß dich auf den Fenster. Dann komm ich dich ans Fenster. Jetzt hör auf, Lara. Meine Mutter hat heute was gesagt. Hat sie überhaupt nicht. Klein. Aber also jetzt hör auf. Ich hab dich jetzt endlich gesagt, jetzt hör auf. Also wenn du jetzt mal dreimütlich aufhörst, woanders hin gehst, dann gehst du auf den Händchen, mach das Fenster auf und schmeißt dich raus. Lara, aua! Ich weiß ja ganz genau nicht, wann meine Hand beim Sportplatz hingefallen ist. Es hat geblutet. Und dann muss man an meiner Wunde rumstochern. Jetzt hör auf! Geschwisterharmonie? Oder der tägliche Kleinkrieg im Kinderzimmer, wenn die lieben Kleinen unter sich sind? Ist allein schon die Tatsache, dass man kein Einzelkind ist, eine Vorzugsfahrkarte in die Gefilde einer zufriedenen Kindheit mit dem Ziel, später eine gelungene Sozialisation nachweisen zu können? Wir fragten den Wiesbadener Publizisten und Antipädagogen Eckhard von Braunmühl, der unter anderem als Autor bzw. Mitautor der Bücher Freundschaft mit Kindern und Gleichberechtigung des Kindes bekannt geworden ist. Ich selber zum Beispiel habe 2 ältere Geschwister und ein jüngeres. Und im Laufe der Jahre, wenn die Verdrängungsmechanismen nicht mehr so funktionieren, kommt mir immer deutlicher zum Bewusstsein, wie sehr ich eigentlich unter den älteren Geschwistern gelitten habe. Es ist jetzt klar, dass davon natürlich auch die Meinung beeinflusst wird. Je unbewusster, desto stärker zu dem Problem. Und man kann jetzt auch aus diesen Erfahrungen wieder 2 Sachen lernen. Entweder man setzt selber wieder viele Kinder in die Welt, weil man behauptet, es sei schön gewesen. Oder man kann auch viele Kinder in die Welt setzen, weil man sagt, ich will es besser machen. Ich will also die Vorteile aus der Mehrkindrigkeit weitergeben, obwohl ich sie selber vielleicht nur die Nachteile stärker in Erinnerung habe. Im Grunde genommen sind das private Entscheidungen, die die Eltern einfach treffen können, ohne große Sorge. Der Mensch erträgt sehr viel und ist sehr anpassungsfähig. Wenn die Eltern diese Anpassungsfähigkeit nicht ausnutzen und damit verbrauchen, bleibt sehr viel übrig, um sich in familiären Situationen gegenüber Geschwistern oder aber als Einzelkind in anderen sozialen Verbänden zu bewähren und zu erproben und dann nicht unter der Geschwisterkonstellation oder dem Einzelkind-Dasein spezifisch zu leiden. Nach Meinung der Hamburger Psychologin Birgit Weißwange, die selbst Mutter eines Einzelkindes ist und seit Jahren gegen die Stereotypisierung von Einzelkindern ankämpft, verleben Einzelkinder sogar eine konfliktfreiere Kindheit, aus der sie selbstbewusst und mit Ich-Stärke ausgestattet hervorgehen. Und zwar ist es so, dass sie in einer Geschwisterreihe immer Kinder finden, die untereinander benachteiligt sind. Also wenn Sie das Stirlingsche Konzept der Familientherapie aufgreifen, dann haben Sie deutlich in jeder Familie immer ein Kind, das sozusagen die Schwächen oder Stärken der Eltern auf sich konzentriert. Und wenn das in einer Geschwisterreihe auftritt, dann kann es sehr wohl so sein, dass das eine Kind das glückliche, unbelangte Kind ist, also das gegenüber den Eltern konfliktfrei aufwächst, aber ein weiteres Geschwisterkind dann eben sozusagen, weil es ungewünscht ist, weil es noch als drittes dazugekommen ist oder als zweites gar nicht vorgesehen war und dergleichen Dinge mehr, die ganzen Konflikte der Eltern auf sich ziehen. Und dadurch kommt es häufig bei mehreren Kindern zu gravierenden Störungen, die bei einem Einzelkind weniger gesehen werden, weil beim Einzelkind die Eltern sich mehr darauf gefreut haben, so ist es jedenfalls in der Regel. Die meisten Einzelkinder sind Wunschkinder. Die Eltern haben sich das überlegt. Sie haben genügend Ruhe und Kraft, um dieses Kind zu ertragen. Und dadurch haben die Einzelkinder häufig ein stärkeres Persönlichkeitsbewusstsein als mehr Geschwisterkinder. Auch die bereits zitierte amerikanische Sozialpsychologin Toni Falbo, die in einer Reihe von Untersuchungen direkte und indirekte Informationen gesammelt hat, um herauszufinden, ob Menschen ohne Brüder und Schwestern tatsächlich egoistischer, autonomer oder einsamer sind als die anderen und ob sie darunter zu leiden haben, dass sie keine Erfahrungen und keinen Austausch mit Geschwistern hatten, entdeckte nicht nur, dass Einzelkinder selbstbewusster und selbstständiger sind. Was sich unter anderem darin zeigte, dass sie sich als widerstandsfähig gegen den Druck einer Gruppe erwiesen. Sondern auch, dass Einzelkinder ganz und gar nicht darunter leiden, eben Einzelkinder zu sein. Auf die Frage, ob sie lieber ein Einzelkind sein wollten, antworteten 14% der Letztgeborenen, 29% der Erstgeborenen, aber 55% der Einzelkinder mit Ja. Die beste Voraussetzung, negative Vorurteile über Einzelkinder zu vermeiden, ist offenbar, selbst eins zu sein. Wäre zum Beispiel für Saskia und Lara auch ein Leben ohne Geschwister vorstellbar. Dummelkuh. Du dummes Kalb. Mal jetzt weiter. Schummelu, Bummelkuh. Ah, jetzt hör auf. Hör mal, ärgert dich deine große Schwester manchmal? Ja. Was machten die dann? Die haut mich. Hast du die denn lieb? Nee. Hast du deine große Schwester nicht lieb? Nee. Nee? Warum denn nicht? Also, immer so böse zu mir. Ja. Ja. Was macht die denn so alles noch? Die verkloppt mich und haut mich und beißt mich. Und was machst du? Ich schlag meinen Kopf. Möchtest du lieber keine große Schwester haben? Nee. Möchtest du doch gerne haben, nicht? Nee. Will ich nicht haben. Wann war denn das schöner? Früher, als du noch alleine warst oder jetzt, als die Lara? Das weiß ich nicht mehr genau. Kannst du nicht genau sagen? Nee, kann ich nicht genau sagen. Möchtest du gern noch mehr Geschwister haben? Nicht unbedingt. Eine tief verwurzelte Sehnsucht nach Geschwistern scheint weniger in den Herzen der Einzelkinder als in den Köpfen mancher ihrer wissenschaftlichen Beobachter zu keimen. Anna Freud dagegen spricht in ihrer klassischen Einführung in die Psychoanalyse für Pädagogen von Todeswünschen der Geschwister gegeneinander. Und sie bezeichnet diese von Hass und Eifersucht geprägten Gefühle als etwas für ein Kind durchaus Natürliches, das umso heftiger auftritt, je mehr Wert das Kind auf den Besitz der Mutter legt. Dazu auch die Erfahrungen von Sabine Gerboli. Sie ist verantwortliche Redakteurin der pädagogischen Zeitschrift Klasse und Mutter eines 3,5-jährigen Einzelkindes. Ich sehe es auch bei diesen Bekannten, mit denen wir so einen gemeinsamen Spielkreis haben, dass die zweiten Kinder nicht leiden unter der Situation, aber dass die Älteren enorme Probleme haben, jetzt weniger in Aggressivität gegenüber dem Kleinen, als ihre eigene Rolle zu finden, in ihrer eigenen Rolle weiterzukommen. Sie lehnen sich zum Teil an das Baby an, das heißt, sie fallen in Verhaltensweisen zurück, die sie eigentlich schon überwunden hatten. Und sie nässen wieder ein oder sie wollen nicht mehr alleine essen, sie wollen wieder gefüttert werden wie das Kind. Sie haben natürlich ein enormes Anhänglichkeitsbedürfnis, weil das Baby herumgetragen wird und weil sie dann auch gerne wieder herumgetragen werden wollen. Und ich sehe es bei diesen Müttern und die sagen es selber auch, es sei ganz unglaublich schwer, eigentlich beiden Kindern gerecht zu werden. Einzelkinder sind sich in der Regel des Besitzes ihrer Mutter sicher. Sie brauchen niemanden auszutricksen, um deren Zuwendung zu erlangen, und sie können im Vollgefühl dieser Sicherheit einen großen Teil ihrer geistigen und seelischen Kräfte auf andere Dinge verwenden, was ihnen am Ende einen Intelligenz- und Begabungsvorsprung verschafft. Die sozialen Beziehungen zu Gleichaltrigen brauchen darum nicht zu leiden. Im Gegenteil. Ich bin zufrieden, so habe ich keinen Krach mit den Geschwistern und so. Und es ist besser. Ja, weil die kleinen Kinder, die machen immer alles kaputt und die Großen, die, mit denen gibt es immer Streit. Ich fühle mich wohl als Einzelkind und ich habe auch meine Freunde, mit denen kann ich bestimmt genauso gut spielen. Wir haben die auch schon auf kleine Reisen mitgenommen und die schlafen bei mir und ich schlafe bei ihnen. Wir machen auch öfter Hausaufgaben zusammen und wir vertragen uns auch meistens. Ich habe da eine Freundin, also mit der habe ich mich eigentlich noch nie gestritten. Und mit Geschwistern, da streitet man sich öfter. Außerdem kann man sich seine Freunde aussuchen und seine Geschwister nicht. Verweisen wir noch einmal auf Toni Fellbors Untersuchungen, deren Ergebnisse das Stereotyp vom einsamen, unsozialen, an seiner Geschwisterlosigkeit leidenden Einzelkind widerlegen. Danach haben Einzelkinder ebenso viele Freunde wie die anderen. Sie sind ebenso populär und weisen nicht weniger soziale Aktivitäten auf als andere Menschen auch. Kommen wir nun zu dem Klischee, das am nachhaltigsten geeignet ist, Einzelkinder zu diskriminieren, indem es sie als mehr oder weniger verkappte Neurotiker darstellt, zumindest aber ihnen verstärkte Tendenzen zu neurotischem Verhalten und zur Neurosenbildung zuschreibt. Dazu Birgit Weißwange. Also das würde ich richtig gerade heraus ablehnen. Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, in den Großfamilien oder in den jetzt noch großen Familien ist die Tendenz wegen aller möglicher Einengungen zu den Neurosen fast noch stärker. Also gerade wenn Sie sich die Freud'sche Neurosenlehre angucken, ist jedes Kind in gleicher Weise von der Neurosenbildung gefährdet, egal ob es sich hier um ein Einzelkind oder Geschwisterkinder handelt. Und ich verweise nochmal auf das familientherapeutische Konzept, aus dem deutlich hervorgeht, dass gerade unter Mehrgeschwisterkindern Neurosen sehr leicht entstehen können, weil sich in diesen Familien die Konzentration der Eltern auf ein Kind spezifisch projiziert. Ein solcher neurotisierender Elterntyp gereicht einem Kind grundsätzlich zum Schaden, denn er sucht im Kind, was er selbst ist, also sich selbst, was er selbst war, was er selbst sein möchte, die Person, die ein Teil seines eigenen Selbst gewesen ist, oder auch die Person, die er selbst nicht sein darf. Häufig haben Eltern derartige Fehlhaltungen bereits aus ihrer eigenen Geschwisterposition heraus entwickelt. Birgit Weißwange. Wir sind ja heute nicht mehr dabei, nur noch Vater, Mutter, Kind zu betrachten als Situation für Individuation, sondern wir sind ja heute dabei zu bemerken, welche Einflüsse zum Beispiel schon die Großeltern auf die Eltern haben und die dann wieder ihr Erziehungsverhalten von diesen Eltern gelernt haben für die Nachfolgenden. Wir haben uns ja längst angewöhnt, die Kinder als Enkel von den Großeltern, als Kinder ihrer Eltern und als Eltern zukünftiger Kinder zu betrachten. Und so ist es auch mit dem Einzelkind, das keine Geschwister hat. Die Erziehungssünden unserer Väter und Mütter prägen uns demnach bis ins dritte und vierte Glied und setzen sich fort in dem, was wir selbst und später unsere Kinder und Kindeskinder als Erzieher leisten. Auf die konkrete Erziehungssituation bezogen bedeutet das, das Kind lernt durch Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil auch einen Teil von dessen Geschwisterrolle einzunehmen. Ziehen wir eine Zwischenbilanz. Neurosen sind kein Erkennungsmerkmal von Einzelkindern. Die Voraussetzungen für ihre Entstehung können sowohl in der Einzelkindfamilie als auch in allen anderen Familienstrukturen gegeben sein. Deshalb ist es auch bedenklich, wenn zum Beispiel Untersuchungsergebnisse wie die aus Walter Thomanns Buch Familienkonstellationen aus dem Zusammenhang gerissen und ohne weiteres auf die heute heranwachsende Generation von Einzelkindern übertragen werden. So stand etwa in einer führenden deutschen Frauenzeitschrift unter Berufung auf Walter Thomann, dass sich unter den Eltern neurotischer Kinder und Jugendlicher, die allesamt psychologische Beratungseinrichtungen frequentieren, überzufällig häufig Einzelkinder befinden würden. Oder es wurde generell behauptet, dass Einzelkinder, wenn sie sich als Ehepartner zusammenschlossen, die denkbar ungünstigste Partnerkonstellation abgeben würden. Unter anderem deshalb, weil bei beiden Partnern Geschlechts- und Rollenkonflikte wahrscheinlich seien. Das mag für die Generation unserer Eltern und Großeltern in Einzelfällen zugetroffen haben. Für die gegenwärtig aufwachsende Generation von Einzelkindern sind jedoch Geschlechts- und Rollenkonflikte dank der Koedukation in Kindergarten und Schule und der vielen gemeinsamen Aktivitäten von jungen Mädchen in allen Stationen des Lebens in Spiel, Freizeit und Arbeit heute weitgehend unbekannt. Und auch die Behauptung, dass Einzelkinder als Eltern nicht die Tauglichkeit von Geschwisterkindern hätten, unter anderem deshalb, weil sie sich angeblich nicht in die Rolle ihrer eigenen Kinder hineinversetzen könnten, ist nicht hinreichend bewiesen. Ein Bild aber, das sich zusammensetzt aus Annahmen, die überwiegend aus dem klinisch-psychologischen und psychotherapeutischen Erfahrungsgut entstammen, darf getrost als unterbelichtet bezeichnet werden. Der Freiburger Erziehungswissenschaftler Professor Kurt Aurin, selbst Vater von drei Kindern, lehnt denn auch derartige Pauschalisierungen gänzlich ab. Generell kann man nicht sagen, dass in einer Familie die Anzahl der Kinder zu ganz spezifischen Erziehungsauswirkungen führt. Dazu ist das, was an Erziehung in unseren Familien geschieht, viel zu komplex und hängt ja nicht nur von der Anzahl der Kinder ab, sondern natürlich primär von der Einstellung zunächst erstmal der Eltern, von Vater und Mutter, wie sie zu dem Kinde stehen, ob sie es gewollt haben, dann natürlich also auch von ihren Lebensgewohnheiten, wie Eltern miteinander auskommen und vor allen Dingen natürlich die erzieherisch entscheidende Tatsache, in welcher Weise sie ihr Kind in ihr Leben mit einbeziehen. Dann kommen natürlich noch religiös weltanschauliche Fragen, durch die eine jede Familie bestimmt wird. Es kommt der Verkehrskreis hinzu. Und es kann durchaus sein, dass eine Familie mit einem sehr lebendigen Verkehrskreis, starker Anteilnahme an Vereinsleben etwa, dass da unter Umständen ein Kind, welches allein in der Familie aufwächst, Einzelkind ist, oftmals mehr Kontakt hat, vielleicht auch gerade deshalb, weil sich Eltern sehr stark um dieses eine Kind kümmern, als das Kind in der anderen Familie. Aber gleichzeitig sind wir doch hier in diesem Punkt bei einem sehr zentralen Problem auch, nämlich dass die verstärkte Zuwendung der Eltern, eine forcierte elterliche Fürsorge, nicht in jedem Fall die Erziehung des Kindes in einer bestimmten Richtung fördert. Zu starke Aufmerksamkeit der Eltern, zu starke Beachtung kann unter Umständen, etwa bei übervorsichtigem Verhalten der Mutter, dazu führen, dass eben auch beim Einzelkind bestimmte Verhaltenseigenschaften, Verhaltensformen geweckt sind, die nachher später für seine Behauptung im sozialen Leben, in der Berufswelt, in der Lebenspraxis nicht unbedingt günstig sind. Probleme, die sich aus dem pädagogischen Fehlverhalten etwa einer überängstlichen Mutter für ein Einzelkind, wie im Übrigen auch für jedes andere Kind, ergeben können, dürften allmählich durch den wachsenden Einblick der meisten Eltern in psychologische und pädagogische Zusammenhänge auf ein normales Maß reduziert werden. Aber auch die schlichte Tatsache, dass heute, anders als etwa zu Freuds und Adlers Zeiten, viele Mütter ganz oder teilweise berufstätig sind, dürfte zu einem Abbau von Störungen beitragen, die auf übergroße Aufmerksamkeit und Ängstlichkeit der Mutter zurückzuführen sind. Ganz besonders trifft dies auf Mütter von Einzelkindern zu. Birgit Weißwange. Die Erziehung ist sowieso kommunal geworden. Die Kinder kommen in die Kinderkrippen, in die Kindergärten, in die Vorschulen, in die Schulen. In den Schulen werden sie festgehalten bis nachmittags um 3. Ich meine, wir sind in Deutschland da fast noch besser dran als im Ausland. Aber trotzdem, wie viel Erziehung geschieht wirklich in der Familie? Das ist geringfügig. Ich glaube, die Kinder kriegen heute viel mehr soziale Erfahrungen im größeren Umfeld. Eben wie in der Kindergartengruppe zum Beispiel oder später in der Schülergruppe, in den Vereinen und so weiter. Das bedeutet aber nicht, dass es nun ratsam wäre, vom Extrem der Überbehütung in ein anderes zu fallen, nämlich Einzelkinder so früh und so lange wie möglich den Gruppenleitern zu überlassen. Kurt Aurin. Man muss immer sehen, dass der Kindergarten hier eine ergänzende Funktion hat, dass er das gute, gelungene Vorbild der Erwachsenen nicht ersetzen kann und schon gar nicht kann der Kindergarten ersetzen, also die sogenannte mütterliche Person, die das Kind annimmt, die es auch wirklich liebt. Ich glaube, da wären wir manchmal alle Erzieher zu überfordert, wenn wir sagen könnten, wir würden alle unsere Kinder lieben. Natürlich möchten wir das alles, aber es ist nicht das Gleiche an Liebeszuwendung, Liebesform, wie es eine Mutter tagtäglich verbringt. Mütterliche und väterliche Liebeszuwendungen, klug dosiert, mit pädagogischer Weitsicht gepaart und in Verbindung mit einer gut entwickelten Toleranz gegenüber dem häufigen Zusammensein mit Gleichaltrigen, auch wenn diese manchmal unbequem sind, bringen am Ende jene rundum sozialisierten, erfreulichen Einzelkinder hervor, die mehr noch als jede empirische Untersuchung einfach aufgrund ihrer positiven Existenz das alte Klischee vom unleidlichen und schwierigen Einzelgänger, weil Einzelkind, korrigieren können. Es ist doch für das Kind eigentlich ein Positivum und unabhängig vom Geld. Das möchte ich also ganz ernsthaft betonen. Es ist für ein Kind ein Segen, wenn es eine Mutter hat, die sich mit ihm beschäftigen kann in angemessener Weise, die sich wirklich um die Bildung des Kindes bemühen kann. Und da ist ein Einzelkind in meinen Augen eindeutig bevorteilt vor Kindern mit mehreren Geschwistern. Einzelkinder sind nicht so. Korrektur eines Klischees. Im zweiten Programm von Radio Bremen hörten Sie einen Beitrag von Eveline Rossberg. Wir brachten eine Aufnahme des Südwestfunks Baden-Baden.